herzlich willkommen zum Uncast Episode 123. Und ja, mich hat es diesmal erwischt. Deswegen wird es heute bestimmt ein ziemlich kurzer Podcast. Umso mehr freue ich mich, aber nicht nur deswegen, dass der Markus heute wieder einen Beitrag hat, nämlich über den Verkaufsstart der neuen Nexus-Geräte von Google. Sind wir mal gespannt, was er dazu meint. Und deswegen gleich los mit dem Markus von smartphonefan.de. Heute geht es im Beitrag mal um den Start der Nexus-Geräte in Deutschland, den Google ja ziemlich verpatzt hat am Dienstag vergangener Woche. Und man fragt sich so ein bisschen, woran lag's? Ist Google wirklich megamäßig überrannt worden mit Interessenten für die neuen Nexus-Geräte? Oder gab es einfach zu wenig Geräte, die die Hersteller geliefert haben? Oder wurde, was man ja auch der Konkurrenz aus Cupertino gerne nachsagt, die Verfügbarkeit künstlich verknappt? Auch das ist ja theoretisch denkbar. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man wusste, es geht am Dienstag, dem 13. November im Google Play Store los. Niemand wusste, geht das morgens los, geht das pünktlich um 0 Uhr los, geht das irgendwie erst nachmittags oder abends los, wusste kein Mensch. Der Pressesprecher von Google Deutschland, der verkündete dann schließlich am Vorabend oder Nachmittag eigentlich schon, Montag, 12. November nachmittags, es geht so am späten Nachmittag oder frühen Abend los. Eine Stunde später korrigiert er sich und sagte, es geht bereits morgens zur Frühstückszeit los, ohne einen genauen Termin zu nennen. So 9 Uhr ungefähr, meinte er. Das war ja dann auch ungefähr richtig, denn so gegen 9.15 Uhr wurde ja freigeschaltet bei Google Play. Und man konnte das Nexus 4 wahlweise mit 8 oder 16 GB, das Nexus 10 wahlweise mit 16 oder 32 GB oder auch das Nexus 7 in der neuen Version mit Mobilfunkmodem kaufen. Allerdings währte die Freude nicht allzu lange. Also viele hatten schon mal das Problem, dass die Google-Server völlig überlastet waren. Das kennt man von der Konkurrenz aus Cupertino bei Produktstarts auch. Die Google-Server waren völlig überlastet. Die Bestellungen konnten teilweise nicht zu Ende gebracht werden. Bei einigen hat es dann trotzdem geklappt. Bestätigungen trafen ein und bei anderen kam halt eben nichts. Es führte dazu, dass ein Bekannter von mir jetzt gleich 3 Nexus 4 bekommt, 2 mit 16, 1 mit 8 GB, hat die anderen schon weiterverkauft, also insofern, das war in dem Fall dann egal, weil er Abnehmer hatte. Ja, und andere, die gerne bestellt hätten, haben gar nichts bekommen, weil da die Bestellung halt definitiv stecken geblieben ist, irgendwo unterwegs. Ist eine harte Aktion, muss man ehrlich sagen. Noch härter, wenn man es versucht hat, dann zu wiederholen, wenn es einfach nicht geklappt hat, dann klappte das auch nicht, denn so gegen 9.30 Uhr, da war das Nexus 4 mit 16 GB auch schon weg. Wenige Minuten später war das Nexus 10 mit 32 GB ausverkauft. Und die anderen neuen Geräte waren so gegen 10 Uhr, war es dann glaube ich auch nicht mehr zu bekommen. Ja, momentan bekommt man nur noch das Nexus 7 mit 16 und 32 GB und nur mit WLAN. Sprich die Nexus-Geräte, die ja bisher auch schon verfügbar waren. Die anderen Geräte sind weg. Man konnte sich dann zunächst noch wieder vormerken lassen für den Fall, dass die irgendwann mal wieder verfügbar sind. Mittlerweile steht einfach ausverkauft im Google Play Store und es gibt keinerlei Informationen, wann die Geräte wieder verfügbar sind. Und da muss ich sagen, das ist einfach mal ein schwaches Bild von Google. Auch wenn die Lieferfristen möglicherweise 4 oder wegen mir 8 Wochen sind, also wenigstens vorregistrieren oder Vorbestellungen, das wäre doch eigentlich eine feine Sache. Das bekommt die Konkurrenz nämlich auch hin. Sowohl aus dem iOS-Lager als auch aus dem Windows-Phone-Lager. Und dann hätten die Leute zumindest eine Bestellung und müssten nicht darauf warten, dass das wieder irgendwann losgeht. Und das geht dann wieder schief, weil dann innerhalb von 10 Minuten sich alle, die im ersten Schwung kein Gerät erwischt haben, wieder auf die Google Play Stores sozusagen stürzen. Ist ja im Ausland genau das gleiche Problem gewesen. Ist ja kein deutsches Phänomen, sondern man wusste es eigentlich schon, was auf einem zukommt, denn die Australier, die dank Zeitverschiebung ja viel früher dran waren als wir, die hatten die ähnliche Erfahrung gemacht. 20, 22 Minuten nach Freigabe im Store war das Nexus 4 ausverkauft. Ist natürlich wirklich eine harte Aktion, kann man gar nicht anders sagen. Google sagt jetzt, wir arbeiten dran, dass das die nächsten Wochen wieder losgeht mit den neuen Nexus-Geräten, aber nichts Genaues, wie gesagt, weiß man nicht. Der Wahnsinn ist, wenn man jetzt auf eBay oder so guckt, da werden mittlerweile die Nexus 4 für 700, 800 Euro angeboten. In den USA gibt's Angebote für über 1000 Euro und da muss ich sagen, da hört's dann irgendwo auf. Aber bei besagter Konkurrenz aus Cupertino ist das ja bei Produktstarts ähnlich. Und das Erfreuliche, muss ich sagen, es gibt ja auch aus dieser negativen Situation was wirklich erfreulich ist. Das Erfreuliche ist, dass es endlich mal ernsthafte Aufmerksamkeit offenbar auch außerhalb der Freak-Szene für Nexus-Geräte gibt. Also bisherige Studien waren, und man sieht es ja auch, nirgendwo gab es die Nexus-Geräte in den Shops, bisherige Studien waren, die Nexus-Geräte gehören nicht zu den Top 20 der beliebtesten Handys. Punkt. Ja? Die HTCs haben sich super verkauft mit Sense, die Samsungs haben sich noch besser verkauft mit TouchWiz, aber die reinen die Stock-Android-Geräte, sprich die Nexus-Geräte, die haben sich nicht wirklich gut verkauft bisher. Ja, also im Vergleich jetzt zu einem Samsung Galaxy S3 oder wegen mir auch ganz früher schon zu einem HTC Hero, das war ja so das erste mit Sense damals auch, oder wegen mir Galaxy Nexus oder Nexus S, das waren ja alles Geräte, die sich nicht so doll verkauft haben. Ja, Galaxy Nexus, Nexus S, Nexus One, teilweise nur bei wenigen Providern zu bekommen, teilweise gar nicht bei den Providern zu bekommen und so weiter. Und da guckt ja Google jetzt auch über den Preis, ja, indem man das Ganze subventioniert, dass das ein bisschen besser läuft. Und das klappt, ja. Spitzen, Hardware, Klammer auf, ohne LTE, Klammer zu, interessiert aber außer mir nur eine verschwindend geringe Anzahl von Nutzern. Ja, aber ansonsten muss man ja wirklich sagen, aktuelle, wirklich spitzen Hardware, so ein Nexus 4. Und das zum halben Preis eines iPhone oder eines HTC 8X oder eines Nokia Lumia 920. Also das ist schon wirklich der Hammer. Ja, und somit ist es schon kein Wunder, dass die Dinger auch wirklich jetzt mal beim Publikum ankommen und dass die Leute sich interessieren. Das hätte Google eigentlich wissen müssen und man hätte den Start vielleicht auch anders vorbereiten sollen. Vielleicht, wenn es einfach zu wenig Stückzahlen sind, mal 14 Tage noch abwarten, bis die Hersteller halt eben entsprechend reagieren. LG beim Handy, Samsung beim Tablet oder Asus beim anderen Tablet. Oder wie auch immer. Aber so muss ich sagen, dass man jetzt gar nicht, noch nicht mal vorbestellen kann. Also wenn bei Apple so ein iPhone-Start schief geht, was ja auch regelmäßig der Fall ist, dann kann man zumindest weiter bestellen und bekommt halt die Information, Lieferzeit in 8 Wochen. Aber dann weiß ich wenigstens, okay, das dauert jetzt zwar 8 Wochen, aber ich bekomme ein Gerät. Ja, und nicht die Situation wie jetzt im Play Store, ich weiß gar nichts. Stornieren, wenn ich es woanders früher bekomme, da kommen wir gleich zur nächsten Geschichte, kann ich es ja immer noch. Das ist ja gar kein Problem. Ja, weil Saturn und Mediamarkt wollen ja das Nexus 7 mit 32 GB und 3G ab 26. November verkaufen, sogar auch zum gleichen Preis wie bei Play, wie bei Google Play, für 299 Euro, während das Nexus 4 bei Saturn und Mediamarkt für 395 Euro verkauft wird. Kollege meinte die Tage noch, oh, das ist ja eine Frechheit und 50 Euro teurer und überhaupt und hast du nicht gesehen. Fakt ist aber, Google subventioniert nun mal die Geräte und ja, andere Verkäufer können wahrscheinlich diese Preise schlicht und ergreifend einfach nicht halten oder da nicht mitziehen und nicht mal annähernd den gleichen Preis anbieten. Wenn ich höre, LG verkauft das Nexus 4 in Österreich selbst auf eigener Kappe ohne Google, ja, genau das gleiche Gerät, kostet 549 Euro. Gut, wir können davon ausgehen, wir kennen das von anderen Smartphones auch. Bis es rauskommt, ist es wahrscheinlich schon mal gefühlt 30 oder 50 Euro billiger zu haben. Und nach 2 Monaten ist es nochmal 50 Euro billiger. Dann kostet es wahrscheinlich 4,99 oder so. Aber das ist ja immer noch kein Vergleich zu den 3,49, wenn wir jetzt mal vom 16 GB Modell reden, die man jetzt in Deutschland im Google Play Store bezahlt. Nur wie gesagt, was macht man, wenn man so ein Gerät haben will und Google Play ist ausverkauft, das weiß niemand, wann Google Play wieder liefern kann. Wie gesagt, die Alternative wäre 50 Euro mehr bezahlen, Mediamarkt und Saturn, denn da kann man vorbestellen. Nachteil, die liefern spät. Also wie gesagt, das Nexus 7 kommt Ende November, damit kann man noch leben, das sind so 8-14 Tage, aber Das Nexus 4, das soll erst ab 15. Dezember ausgeliefert werden. Kann natürlich mit irgendwelchen Exklusivrechten oder irgendwas zusammenhängen. Aber immerhin, das haut zu Weihnachten ja noch hin. Während bei Google Play weiß man momentan gar nichts. Also unterm Strich, ich gehe davon aus, dass bei Google Play im Store die Geräte auch bald wieder da sind. Muss man ja ganz ehrlich sagen, die werden ja jetzt nicht für die nächsten 6-8 Wochen gar nichts mehr anbieten, aber man weiß es halt nicht. Sprich, wenn man wirklich so ein Gerät haben will, 395 Euro bei Saturn und Mediamarkt, und dann klappt das im Endeffekt auch. Ja, wie gesagt, ich fand's alles in allem ein bisschen peinlich. Es ist schade, dass es eben auch keine Alternativen so richtig wirklich gibt, schon gar nicht zum gleichen Preis, wenn es ums Nexus 4 geht. Aber man kann natürlich nur hoffen, dass A, im Google Play Store die nächsten Geräte bald ankommen. Wenn man dann mal bestellt hat, dann geht's ja schnell. Das sieht man ja, es waren ja 2 Tage nach dem 13. am vergangenen Donnerstag, waren ja schon die ersten Geräte bei den Kunden. Und im Prinzip hatte bis zum Wochenende so gut wie jeder sein Gerät, wenn er eine Bestellung machen konnte. Ja, also insofern, das ist dann wieder eine Sache, die läuft super. Aber insgesamt der Verkaufsprozess, da könnte man durchaus das eine oder andere optimieren. Aber wie gesagt, das Positive daraus ist eigentlich, Nexus, die Marke Nexus ist bei den Endkunden angekommen, und offenbar interessieren sich mittlerweile nicht nur Freaks, sondern auch wirklich Endverbraucher für die Marke Nexus, für reines Android, für unverändertes Android. Und das muss ich sagen, das ist das, was ich wirklich sehr gut daran finde. Und das wäre es dann auch für heute von mir. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, und ich gebe zurück zum Rio. Ja, danke Markus für deinen Bericht hier. Ja, was soll man sagen, Google hat sich tatsächlich nicht mit Ruhm bekleckert bei dem Start. Allerdings ist es schon witzig anzusehen, wie hier in verschiedenen, vor allem in den Mainstream-Medien, das da heißt, Google verpatzt Verkaufsstart, weil das Gerät eben ausverkauft ist innerhalb von kurzer Zeit. Wenn das bei der Konkurrenz passiert, dann heißt es, oh, wie toll doch hier die Verkaufszahlen sind, und es zeigt, dass es immer noch sehr, sehr beliebt ist. Und ja, ja, also da sieht man, wie man das anders interpretieren kann, zumal man ja auch gar nicht weiß, wie viele Geräte überhaupt zur Verfügung standen. Das hat Google noch nie gesagt. Daher sind das alles nur Spekulationen. Erstmal ist es ja gut, wenn Google innerhalb von kurzer Zeit alles Mögliche ausverkauft. Dass der Andrang natürlich sehr, sehr hoch war, das dürfte klar sein. Ich sag mal, Google Server, Google Wallet, Play Store, die in die Knie zu zwingen, das bedarf schon einiges an Leuten, die da agieren. Das hoffe ich zumindest. Von daher denke ich schon, dass die Anzahl von möglichen Bestellern doch ziemlich groß war. Aber ich glaube, wir werden da alles noch in den nächsten Tagen oder Wochen da noch genaueres davon hören. Immerhin, ein paar haben ja das Nexus 4 bekommen. Die können sich ja jetzt glücklich schätzen. Und was ich auch vermute, ist, dass halt hier auch Retailer besonders viele gleich am Anfang bestellt haben. Vielleicht hätte da Google einen Riegel vorschieben müssen. Ich weiß nicht, ob es da eine Abgabemengenbegrenzung gab. Offenbar wurde die, wenn überhaupt vorhanden, sehr großzügig gehandhabt, denn einige haben 5-6 Telefone bekommen. Weiß nicht, ob das jetzt durch diesen Bug Zufall war oder ob das durchaus möglich war. Und ja, da werden sich die Händler eingedeckt haben, zumal der Preis phänomenal ist. Bei anderen, also in den Handyläden direkt, wird der Google Play Store Preis so nicht erhältlich sein. Und da könnten sich einige kleinere Händler doch hier vielleicht ein paar Euro extra verdienen. Da hätte Google sicherstellen müssen, dass nur ein Gerät pro Person verkauft wird, so wie man das macht, wenn man erwartet, dass ein Handy stark gefragt ist. Noch eine schlechte Nachricht für die Nexus S-Benutzer. So wie es aussieht, gibt es für das Nexus S kein 4.2 Jelly Bean. Das 4.1.2 haben wir ja. Aber der John Baptiste, der Chefentwickler bei Android, der hat eben jetzt in einem Google Plus Posting mehr oder minder rausgelassen, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass 4.2 für das Nexus S kommt. Diese Geräte sollten weiterhin mit 4.1.2 betrieben werden. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite kann man nicht verschweigen, dass eben das die typische Update-Politik wäre. Das heißt, zwei große Versionen werden gegeben und danach ist Schluss. So hat es Google gemacht bisher beim Nexus One und jetzt eben auch beim Nexus S. Man darf nicht vergessen, Nexus S kam mit Gingerbread auf den Markt, bekam dann das Update auf Ice Cream Sandwich und dann kam das Update auf Jelly Bean 4.1.2. Und das 4.2, das heißt zwar jetzt auch Jelly Bean, aber es ist offenbar doch nicht so eine kleine Versionsänderung, wie es immer geheißen hat, sondern offenbar sind da mehr Sachen im Hintergrund am Werkeln, die es eben wohl schwieriger machen, das Ganze auf dem Nexus S zum Laufen zu kriegen. Ich denke vielleicht da eventuell an die Kamera-App und möglicherweise will man da eben nicht wie andere Hersteller dann Funktionen streichen für die alten Handys, weil das muss man sich auch vor Augen führen. Wenn man jetzt die Konkurrenz sagt, ja, da gibt's aber Updates sehr, sehr lange, aber nicht mit allen Funktionen. Da sind bei neuen Geräten oft Funktionen, die es eben bei den alten nicht gab. Boah, also da schauen wir mal, wir müssen warten, aber es sieht sehr unwahrscheinlich aus, dass das Nexus S 4.2 bekommt. Ja, ich habe eben ja schon die Kamera-App angesprochen, die eben diese 360-Grad-Bilder ermöglicht. Da hat man ja auch einiges gesehen im Netz bereits. Sind also sehr fantastisch mit diesem Street-View-ähnlichen Effekt, wo man sich dann umgucken kann. Eine ganz andere Kamera, die hat jetzt auch Vergleichsfotos ins Internet gestellt. Und zwar ist das die Samsung Galaxy-Kamera. Die wurde jetzt nämlich ausgiebig getestet von den Jungs bei Fantroid. Und da kamen ganz interessante Überraschungen heraus. Was heißt Überraschungen oder interessante Ergebnisse? Die Überraschung blieb eigentlich aus, weil man ja gewusst hat, dass das eine Samsung-Kamera eben ist. Die läuft halt eben unter Android, aber im Prinzip ist der Hauptaugenmerk auf der Kamera, deswegen 21-fach Zoom, echter Zoom, optischer Zoom drin und das ist natürlich gerade für tolle Bilder zu machen ein Muss, ja, ein richtiges optischer Zoom. Das Ganze hat natürlich dann eben Vorteile, dass man ähnlich wie bei den Handys Bilder zum Beispiel direkt hochladen kann, etc. etc., so dass man eben hier ja eine normale Kamera hat, die einige Funktionen bietet, die eben ein Handy hat. Gerade Social Network Sachen sind da ja gerade sehr beliebt. Gut, was auf jeden Fall auch noch erwähnenswert ist, teuer ist die Kamera und natürlich mit 10.7 ich habe jetzt keine Lust, das umzurechnen. Sorry. Ounces. Ja, Unzen. US-Gewicht. So, ziemlich schwer. 5 Zoll Display. Und es laufen eben Standard-Android-Applikationen drauf. Ja, man kann damit auch spielen. Auch wenn das eben nicht das Hauptaugenmerk ist bei der Kamera. Das muss man auch immer wieder betonen, ja, dass hier das eine Kamera ist. Deswegen ist halt der Preis für eine Kamera in dieser Klasse doch eben schon ziemlich hoch. Da bietet eben die Konkurrenz und auch Samsung selbst Kameras ohne Android für einen Teil der Kosten, die eben diese Kamera verursacht. In den USA macht gerade das HTC Droid DNA die Runde und sorgt für Furore. Und ist meiner Meinung nach schon irgendwo so ein Galaxy Note-Konkurrent, wenn auch kein Stift da dran ist zum Eingeben. Aber mit dem 5 Zoll Display ist es sicherlich hier ein Angriff auf das Galaxy Note, würde ich mal sagen. Mit der Full-HD-Auflösung und Super-LCD-3-Display mit 440 ppi, das ist schon fein. Ja. 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor, der Snapdragon S4 kommt hier zum Einsatz und 2 GB RAM, 8 Megapixel Kamera und wer sich jetzt ein Android DNA nichts vorstellen kann, das ist HTC. Das ist ein HTC-Gerät, schade eigentlich. Es gibt auch Gerüchte, das sollte eigentlich das Nexus 5 werden. Aber warum das nicht geworden ist oder ob das stimmt, das weiß wohl niemand. 16 GB interner Speicher und der Akku, der ist natürlich sehr interessant. 2020 mAh. Das heißt, da könnte man doch einiges an Laufzeit erwarten, wenn man hier vielleicht nicht alle technischen Finessen ausnutzt. NFC und, das würde Markus freuen, LTE mit an Bord. Ja, aber wie gesagt, momentan nur in den USA. Bin mal gespannt, ob das den Weg zu uns findet. Und dann kommt jetzt wieder das interessante Beats Audio. Android 4.1. Okay, das kann man noch verschmerzen. Das 4.2 ist ja erst ein paar Tagen auf dem Markt. Und also ein schönes powermäßiges Telefon, muss man ganz klar sagen. Ich würde es gern in unseren Gefilden auch mal sehen. Und das wäre doch eine Konkurrenz zu den anderen Anbietern, wie beispielsweise das Galaxy S3. Der Box Cloud Service, der bietet ja schon seit geraumer Zeit eine Android-App an und die wird jetzt weiter verbessert, so dass man hier einfacher sich Dokumente anzeigen lassen kann, teilweise auch direkt bearbeiten in der App. Und Box, früher Box.net, die bieten da also frei 5 GB Speicher, ist ein Cloud-Service halt. Und wer das Glück hatte, so einen Bonus abzuzapfen, der hat unter Umständen 50 GB kostenlos. Die Geschwindigkeit, das fällt mir immer wieder auf, ist nicht ganz so groß, wie man sich vielleicht wünschen würde. Aber das kann auch sein, dass es nur bei mir so ist. Da heißt es testen. Also mit der neuen App ist auf jeden Fall eine deutliche Konkurrenz zu Dropbox möglich, weil eben hier viele neue Funktionen hinzugefügt werden, um auch direkt zum Beispiel aus Programmen Dateien zu speichern auf den Boxnet-Account, also direkt aus den Programmen heraus. Gar nicht schlecht. Google plant auch übrigens eine Konkurrenz zu den US-Carriern. Das war eigentlich schon längere Zeit in Sicht, oder könnte man zumindest denken, dass es so war. Denn nichts dürfte Google mehr auf den Senkel gehen als die US-Carrier, die mit ihren drakonischen Auflagenbestimmungen immer wieder die Innovationen, gerade bei Android, hemmen. Also man sagt ja immer, ja, Android ist frei, das stimmt auch, Android ist frei, das ist open und das ist so offen, wie es eben nur geht. Und das wird hauptsächlich eben durch die Carrier bestimmt, wie offen das geht. Und leider ist es eben manchmal so, dass es bei einigen Carriern dann eben mit der Offenheit nicht weit her ist. Da gibt es Auflagen, auch mit Bootloadern und so weiter. Und da hat Google immer große Probleme. Dazu soll Google mit Dish Networks zusammenarbeiten. Das soll dann die Konkurrenz zu AT&T und Verizon geben. Natürlich ist das jetzt noch ein ganz früher Gesprächsbeginn hier. Man kann jetzt noch nichts dazu sagen und das wird auch sicherlich Jahre dauern, bis da was auf den Weg gebracht wird. Auch in den USA ist es nicht ganz so einfach, einen Netzbetrieb zu erstellen von Grund auf. Und ich bin leider nicht informiert, ob die schon irgendwelche Netze, also Funknetze, Fiji oder 4G betreibt. Das ist mir nicht ganz klar, warum eben dich da der Partner sein soll. Also meiner Meinung nach müsste das eben dann von Grund auf aufgebaut werden. Und ja, das wird natürlich dauern. Wäre das auch ein Konzept für Deutschland? Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, wer beim Start von Google Music gedacht hat, die Music Match Funktion wäre wie versprochen auch gleich aktiviert worden. Das war leider nicht der Fall. Die Funktion wurde erst am 16. November aktiviert. Also einige Tage erst nach dem Google Play Music in Deutschland gestartet ist. Das dürfte erklären, warum viele Leute hier kaum Geschwindigkeitszuwachs beim Hochladen in Anführungszeichen der Dateien gesehen haben, weil es für die meisten eben noch gar nicht funktioniert hat. Später werde ich mich noch im Community-Teil noch darum äußern oder darüber äußern, was es mit den alten Accounts auf sich hat. Aber es war schon, ja, sagen wir mal, ernüchternd. Der Start von dem Play Music, dass eben hier dieses Music Match nicht gleich wie versprochen von Anfang an aktiv war. Ich hoffe, das hat nicht zu viele Leute abgeschreckt. Denn also wenn man das ohne das Music Match alle Dateien hochlädt, dann, wenn man da eine langsame Verbindung hat, das kann schon sehr nervig werden. Ja, ich habe das für jemanden eingerichtet und er war ja, etwa 2 volle Tage damit beschäftigt, die Daten hochzuladen. Und das waren nur etwa 8.600 Songs. Und davon eben auch viele Mainstream. Also da müsste normalerweise müsste das sehr flugs gehen, aber das war eben so nicht der Fall. Sehr, sehr schade. Und ich hoffe, damit da haben sich nicht so viele abschrecken lassen davon, den Google Music Dienst, den Google Play Music Dienst da zu nutzen. Aber so richtig gut mit Ruhm bekleckert und auch einen Preis eingefahren hat Google mit Google Now. Mit Google Now. Das hat nämlich den Popular Science Innovation of the Year Award bekommen. Ja, also als Innovation des Jahres ausgezeichnet worden. Das ist natürlich ein großer Erfolg für Google Now. Google Now ist verfügbar ab 4.1, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ja. Und da muss man sagen, ja klar, es tut schon viel erleichtern. Also bei mir hat es halt einige Widgets und Apps vom Gerät verbannt, beispielsweise für die Wettervorhersage, ja. NFL News und so. Ja, es ist schon, es hilft schon, dieses Google Now. Und ich finde, es hat auch zu Recht diesen Preis bekommen, hat mich allerdings trotzdem gewundert. Weil es ist ja nichts, was jetzt von Google da massiv promotet wurde in den Mainstream-Medien etc. Mehr so nebenbei. Ja. Und es ist sicherlich eine wichtige Funktion von Jelly Bean, aber halt auch nicht. Jetzt das Grundlegende, vielleicht sehe ich das falsch, aber die Werbung oder die Anstrengung der Werbung, was Google da gemacht hat, ist nicht besonders hoch gewesen bei Google Now. Aber trotzdem hat da diese Stiftung da wohl sehr genau geschaut und eben das, wie ich finde, gerechtfertigt ausgezeichnet. Google hat noch mehr Grund zur Freude, denn 90% des chinesischen Smartphone-Markts gehört Android. 90%, wow. Man muss bedenken, dass der chinesische Markt als der wichtigste Zukunftsmarkt für Handys, für Absatz von Handys eben gehandelt wird und also ein sehr, sehr wichtiger Markt. Und da muss man schon sagen, wow, eine so hohe Zahl, das ist schon faszinierend. Also Das könnte in China für Android sehr viel bedeuten, denn natürlich, wenn jetzt schon der Prozentsatz so hoch ist, dann werden natürlich auch Leute, die jetzt neuen Handy kaufen, dann eventuell auch eher das kaufen, weil es eben das beliebteste ist. Ist ja immer so dieser Mitzieh-Effekt, ja, was mein Kumpel hat, das habe ich auch. Und es ist oftmals ziemlich schwierig, da auszubrechen dann aus diesem Gesetz der Serie. Aber das kommt eben jetzt hier in China auf jeden Fall Google dann zu Gute. Also Android mit 90%, da kriegt man fast Angst. Wow, kein Wunder, dass China da auch skeptisch ist, ja, weil ein so hoher Marktanteil. Da wird natürlich dann bestimmt auch stärkere Stimmen laut, hier das System mehr unter Kontrolle zu halten. Ich bin auch mal gespannt, was es da noch für Auseinandersetzungen gibt, weil eben Android da ja ziemlich heftig ist. Was natürlich, was man nicht vergessen darf, ist, möglicherweise schließen diese Zahlen auch diese Derivate, die von chinesischen Firmen gemacht wurden von Android mit dazu. Das könnte durchaus sein, weil es sind einige Systeme auf dem Markt, die auf Android basieren quasi und oder aber die Kontrolle von eben den Firmen dort priorisieren und von daher könnte es eventuell möglich sein, dass in diesen Zahlen auch solche Geräte mit drin sind. Das zur Richtigkeitshalber. Nach langer Zeit, ich glaube ein Jahr, hat es Google geschafft, ein Update für die Blogger-App für Android herauszubringen. Ist jetzt erhältlich im Play Store und ja, es waren optische Anpassungen. Meine Freude darüber ist geteilt. Auf der einen Seite sind da schon ein paar wichtige Verbesserungen gemacht worden. Zum Beispiel kann man jetzt mehr als ein Bild einbinden. Optisch wurde das Ganze an die neue Blogger-Plattform angepasst. Und man kann jetzt auch Bilder in der Originalauflösung auf seinen Blog schicken. Das ist auch ein wichtiges Feature, das immer wieder gefordert wurde. Nach wie vor kann man natürlich nicht direkt automatisiert auf Google Plus seine Beiträge sharen, was sehr, sehr schade ist. Allerdings zumindest eine kleine Verbesserung. Man kann in der App jetzt direkt zu Google Plus seine Posts sharen. Das ist ja schon mal was, die dort zu teilen. Bisher musste man über die Web-Oberfläche gehen. Musste also quasi den Blogpost aufrufen und dort dann eben die Share-Funktion im Web aufrufen. Das ging natürlich so nicht. Das kann man nicht machen, wenn man unterwegs ist und schnell was bloggt. Das geht so nicht. Und ja, das ist jetzt geändert worden. Zumindest kann man jetzt eben direkt aus der Blogger-App diese Sachen teilen. Eine neue Funktion bei Google Plus und dem Play Store ermöglicht es jetzt, Apps direkt von Google Plus aus zu installieren, also ohne den Umweg über den Play Store. Man kann jetzt direkt auf den Button Install klicken und schon wird es direkt installiert auf das Handy oder Tablet. Das ist eine schöne Erleichterung, gerade für die Firmen, die eben auch Postings schreiben über ihre Apps. Die können dann eben direkt von den Postings aus die User die App installieren lassen. Eigentlich etwas, wo man sich fragt, warum ging das nicht schon die ganze Zeit so? Aber ja, wenn die Funktion nicht existiert, dann denkt man vielleicht erst dran. Jetzt ist es jedenfalls sehr, sehr komfortabel und das ist schon, ja, ich würde sagen, schon für diese Corporate-Posts eine wichtige Sache, das Programm oder eine App eben so zu promoten. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das jetzt auch mit Musik und Büchern funktioniert. Sollte funktionieren, rein von der Logik her. Ach, das wäre eine schöne Sache. Das heißt, man kann eben jetzt zum Beispiel über ein Buch auch was posten und dann eben den Link zu dem Buch im Play Store machen und dann kann man das eben direkt von dem Posting aus runterladen. Sehr schön. Jetzt muss man nur noch einen Weg finden, das Ganze zu monetarisieren. Dass zum Beispiel das wäre doch was, dass zum Beispiel eben ein Poster einen gewissen Anteil bekommt, wenn über diesen Link was installiert wird. Also das ist nur Wunschdenken. Ich glaube nicht, dass es das so passieren wird. So, ich komme jetzt schon zu den Community-Nachrichten oder zur Community-Nachricht. Sorry, dass da Ankas eben jetzt so kurz ausfällt. Mir ist echt übel und Fieber und alles Mögliche. Und ja, muss mich jetzt hinlegen, hat keinen Wert mehr. In der Community wurde auf Google Plus angefragt wegen den alten Accounts, wie das da aussieht. Und ja, ich kann da nur vertrösten drauf zu warten, weil das mit diesen alten Accounts, ja, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Da müssen wir erstmal abwarten, bis eben jetzt dieses Music Match in den USA startet. Dann könnte man sehen, ob eben hier dieses Music Match auch bei den alten Accounts funktioniert, wenn also früher aktiviert wurden in dieser Beta-Phase, wo das noch aus Europa ging. Also Timo musste sich leider noch etwas gedulden. Ja, ist eben jetzt noch nicht so direkt raus zu viel. Dann, wenn ich was rauskriege, sage ich natürlich gleich dann im nächsten Cast. Dann hat noch der Nils geschrieben, wegen den Zuständen beim Kauf vom Nexus 4. Er schreibt, diverse Male hatte ich das Teil im Warenkorb liegen, bin immer am Bezahlvorgang gescheitert, bis dann 15 bis 20 Minuten nichts mehr ging. Der Warenkorb war die ganze Zeit über in diesem Fenster ziemlich fix. Nur Google Wallet hat rumgezickt. Ich vermute daher, dass es daran lag, dass ich neben der Kreditkarte noch Provider-Inkasso und den 20-Euro-Gutschein als Bezahlmöglichkeit im Wallet habe. Also drei Bezahlmöglichkeiten, deren Überprüfung auf ein Timeout gelaufen sind. Ich würde darauf wetten, dass ausschließlich Leute Glück hatten, die nur ihre Kreditkarte in Google Wallet drin haben. Mann, war ich sauer. Ja, kann man durchaus verstehen und dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Nichts ist ärgerlicher, als wenn man etwas haben will, wenn man sein Geld dafür ausgeben will, ja, und kann es nicht. Das ist extrem frustrierend. So, dann kommen wir schon zur App der Woche. PVStar Plus habe ich da ausgewählt. Und zwar ist das eine App, die es ermöglicht, YouTube-Videos im Hintergrund anzuschauen. Hört sich erstmal an, als ob das kein so großes Ding ist. Allerdings gibt es auch einen Music-Only-Modus, wo also quasi dann der Bildschirm abgeschaltet werden kann. Trotzdem läuft der Ton des YouTube-Videos weiter, etwas, was nicht funktioniert mit der normalen YouTube-App. Und das bedeutet, dass man eben auch YouTube nutzen kann als Musikservice. Denn wenn hier bei uns nicht gerade wieder so viele Meldungen kommen, in den USA ist es schon gang und gäbe, dass die Youngsters ihre gesamte Musik bei YouTube hören. Also der Streaming-Service, der keiner ist, sozusagen, der Musik-Streaming-Service, der keiner ist, ist bei den Kids in den USA der letzte Schrei. Bei uns, wie gesagt, noch nicht ganz so, weil sich Google nicht mit der GEMA einigen kann oder GEMA will sich nicht mit Google einigen, ich weiß es nicht. Von daher geht den Künstlern bei uns natürlich jede Menge Geld verloren. Und in den USA scheint es da eben durch die hohen Zugriffszahlen gar nicht so schlimm zu sein, wie man immer vermutet hat. Die Künstler bekommen da eben doch schon noch ihr Geld. Aber dazu müssen die Videos erstmal gezeigt werden. Masse macht's natürlich, klar. Ob jetzt 100 Leute ein Album kaufen für 1 Euro oder 100.000 Leute sich das Lied umgerechnet für 1 Cent oder so anhören. Ja, das ist dann wieder auf dem anderen Blatt Papier. Also, PV Star ist kostenlos. Gibt noch eine Pro-Version. Keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Ich glaube, da ist keine Banner, keine Ad-Banner drin. Aber so, ansonsten funktioniert alles. Das ist nicht zum Runterladen von Musik oder so gedacht, sondern einfach nur um Musik oder eben Videos im Hintergrund laufen zu lassen. Das ist, für Videos ist das interessant, wenn man zum Beispiel ein Video startet, beispielsweise ein Podcast-Video und will dann aber schnell mal im Browser was gucken, will aber den Ton weiter hören und das geht dann eben auch. Ja. PV Star ist sicherlich interessant für Leute, die keinen Mainstream-Musikgeschmack haben auf YouTube. Da, von diesen gibt es nämlich noch einige Lieder, die bei denen nicht die berühmte GEMA-Meldung kommt. Jo, dann sag ich, das war's für heute. Sorry, dass es, wie gesagt, so kurz ist, aber ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt zu der Sendung, könnt ihr das ja, schreiben oder anfragen auf Google Plus Ancast oder eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Und dort gibt es auch die Links und Informationen zu der Sendung, ancast.thenetcast.com. Und da wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die kleinen grünen Antennen steif. Bis nächste Woche. Tschüss. And volumes rule that world.